Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Das griechische Hip-Hop-Kollektiv Social Waste war Anfang Juli 2014 auf Tour durch den deutschsprachigen Raum. Wir haben uns unterhalten über ihre Musik und ihre Entstehungsgeschichte, sowie über die Lage in Griechenland und die politischen Kämpfe, in die sie involviert sind. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sitzen hier in Berlin mit Social Waste aus Griechenland. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mit uns zu unterhalten. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen. Okay, thanks for inviting us. I'm Leonidas, by the way. I'm Yannis, hello. I'm Yoros, hello. And I'm Chris. Social Waste gibt es schon seit den 90ern, also seid ihr schon seit dem Anfang der Hip-Hop-Bewegung in Griechenland dabei. Könnt ihr uns erzählen, wie sich Hip-Hop als Subkultur entwickelt hat? Mm-hmm. We consider ourselves as members of the second generation of actually Hip-Hop bands. Wir sehen uns selbst eher als Teil der zweiten Generation von Hip-Hop-Bands in Griechenland. Denn die Hip-Hop-Kultur und Rap als Musik kam in den späten 80ern, frühen 90ern nach Griechenland. Mit Leuten, die ursprünglich selbst Fans von amerikanischen Hip-Hop waren. With people that used to be fans of Hip-Hop, so they used to be listening to American Hip-Hop. Sometimes not even understanding fully the lyrics. Die Texte wurden nicht unbedingt verstanden, aber es wurde gemeinsam versucht zu übersetzen und zu verstehen, worum es geht. Sie waren dadurch inspiriert von der gesellschaftspolitischen Dimension der Musik und versuchten dann, das Gleiche auf Griechisch zu machen. They tried to do the same in Greek. In the beginning, they tried in English actually. Obwohl viele es erst auf Englisch versuchten, da sie dachten, es sei zu lächerlich, auf Griechisch zu rappen. Langsam entstanden dann Kollektive und durch gemeinsame Arbeit entstand dann auch griechischer Rap. Das war also die erste Generation von Hip-Hop-Bands in Griechenland, mit Gruppen wie Active Member, FFC, TXC und einigen anderen. Durch diese ersten Bands lernten wir dann Hip-Hop kennen. Also learned Hip-Hop through these bands. So the first bands that started to do Hip-Hop in Greece, so we started as fans as well. And then we got together, we tried to... Wir waren ursprünglich also auch Fans und versuchten dann selbst auch so Musik zu machen. Was uns hauptsächlich angezogen hat, waren die Texte und die Kraft der Sprache im Hip-Hop. So we learned also in the same way, some of us, some others, who were closer to this first. Einige von uns waren auch näher an den Hip-Hop-Bands und konnten direkt von ihnen lernen. Aber wir Kinder aus der Peripherie, wir waren nicht in der Hauptstadt, lernten aus der Entfernung. Es war also eine Art autodidaktischer Prozess. By ourselves basically, so there was a self kind of teaching process involved. And since 1999 we also... Und seit 1999 machen wir also als Social Waste unsere eigene Musik, unseren eigenen Rap. Um ehrlich zu sein, waren wir nur 2004 in der Art aktiv. Danach, aus unterschiedlichen Gründen wie Studium, Reisen oder sonstigem, waren wir inaktiv. Bis vor 2 Jahren. Da haben wir wieder angefangen und machen jetzt auch weiter. Wie würdet ihr die Rolle von politischen und unabhängigen Hip-Hop in der heutigen griechischen Gesellschaft beschreiben? Ich denke, dass die Hip-Hop-Bands, die... Ich denke, es gibt nicht so viele Hip-Hop-Gruppen in Griechenland, die gesellschaftspolitische Texte schreiben, vielleicht 2 oder 3 uns mit inbegriffen. Die meisten machen Mainstream-Hip-Hop wie Battle-Hip-Hop. Bin besser als du und so weiter. Like Battle-Hip-Hop, I'm better than you, etc. And some other groups write lyrics... Dann gibt es welche, die glauben, dass sie politische Texte schreiben, weil sie irgendwelche Slogans verwenden. Zum Beispiel, die Politiker sind korrupt oder die Regierung ist korrupt und sie packen das in ihre Songs und glauben, es wäre etwas Politisches. Und sie denken, das ist etwas Politisches für mich. Social political lyrics have Aber für mich müssen gesellschaftspolitische Texte den Hörerinnen etwas vermitteln. Also daher denke ich, dass in Griechenland die Situation so ist, dass wir die Krise haben und so weiter, es aber wenig Hip-Hop-Gruppen gibt, die mit ihrer Musik Support liefern mit politischen Texten. And on the other hand, we don't have so many Hip-Hop groups that supports their songs with political lyrics. Geht es euch also darum, den Leuten eine Analyse von dem, was gerade passiert, zu liefern? Yeah, we try to do that. And we do that through... Ja, wir versuchen das. Wir machen das in Form von internationaler Geschichte sozusagen. Wir reden zum Beispiel über das, was in Lateinamerika passiert und vergleichen es mit der griechischen Situation, um die Leute zum Nachdenken zu animieren. Or not with the Greek situation, in order to make the crowd think about some things. Yeah. Ihr nutzt auch richtige Instrumente für die Produktion eurer Beats und auf Konzerten spielt ihr die Laute live auf der Bühne. Was würdet ihr sagen, sind eure musikalischen Einflüsse für eure Beats? The Hip-Hop is made by the beat, the bass and the loop. These three things. Hip-Hop besteht aus dem Beat, dem Bass und dem Loop, diesen drei Sachen. Wir behalten den Beat bei und versuchen, den Bass zu spielen. Dann bleibt der Loop, der musikalische Ausdruck. Zurzeit versuchen wir das selbst zu spielen, denn es ist einfach, ein Sample zu finden aus einem Song, den du magst. Wir haben auch eine Soundbibliothek mit Melodien, die wir mögen. Something like a bibliothek, library, like a library of sounds that you like, of melodies. But this is just to be around to your lyrics. Aber es ist nur etwas, das deinen Text begleitet. Wenn du einen Text hast und du willst ihn mit deinem eigenen Stil rüberbringen, musst du auch deine eigene Musik machen. Wir versuchen also nicht Musik zu nehmen, die es schon gibt, sondern selbst welche zu machen. Wir versuchen dabei, ein paar Instrumente selbst zu spielen, wie Gitarren, Akkordeon, die kretazische Laute, Mandoline, Bass, Klarinetten. Wir experimentieren mit der Musik. Wir haben unsere eigenen Persönlichkeiten und suchen uns unseren eigenen Weg. Dabei ist nicht von vornherein klar, wohin es gehen soll musikalisch. Aber wir sind Hip-Hop und bleiben Hip-Hop und im Hip-Hop kannst du jeden Sound benutzen, jede Musik machen. Hip-Hop, you can use every sound, every music. Arbeitet ihr auch mit anderen Musikern zusammen? Gibt es Leute, die für euch Instrumente einspielen? We have a lot of friends that... Ja, wir haben viele Freunde, die uns helfen, mit ihren Instrumenten, mit ihrem musikalischen Wissen, ihren Meinungen. We collaborate not only with Hip-Hop. Wir arbeiten nicht nur mit anderen Hip-Hop-Künstlern zusammen, sondern zum Beispiel auch mit traditionellen Musikern aus Kreta, die dann die Laute oder die Mandoline spielen. Wir versuchen eine Kombination, sagen wir eine Diskussion zu haben, mit unserer Musik und ihrer Musik. Through our music and their music. And then trying to connect to roots. Yeah. Gibt es auch andere Gruppen, die so etwas Ähnliches machen in Griechenland? Ja, eine sehr bekannte Gruppe namens Adipina. Sie nutzen auch all diese Instrumente und Violinen und Dudelsack. Eines der Bandmitglieder hilft uns viel. And the main member of them, Yorgos, help us. Wie schreibt ihr eure Texte? Schreibt ihr alle zusammen oder ist das eher einer von euch, der dann auch Texte für die anderen schreibt? Oder ist das jedes Mal anders? Meistens ist es, sagen wir, ein eher einsamer Prozess, das Schreiben. Meistens ist es so einer von uns, der einen kompletten Song schreibt und dann arbeiten wir musikalisch zusammen daran weiter. Wir kleiden den Text mit der Musik, die wir sinnvoll finden. So we try to dress it with the music we think makes sense. Sometimes, but not very often. Manchmal, aber nicht oft, hat jemand auch einen halben Song und jemand anderes weiß dann, was er dazu beisteuern möchte. Aber meistens ist es einer von uns, der einen Song hat und die Zusammenarbeit ist dann nur musikalisch. collaborate on how to dress them musically. Politik ist ja der hauptsächliche Inhalt, dem ihr euch widmet. In welchen sozialen Kämpfen in Griechenland seid ihr denn involviert, so direkt? Well, right now, you mean directly? Yeah. Due to the fact that we do sociopolitical hip-hop, we are involved. Da wir gesellschaftspolitischen Hip-Hop machen, sind wir als Individuen und als Gruppe in verschiedene Kämpfe involviert. Die meisten haben mit den neoliberalen Gesetzen zu tun, die zurzeit in Griechenland implementiert werden. And also with the political identity that as a band we have, that is. Aber wir sind auch mit unserer politischen Identität als Gruppe, die sich als Teil der autonom organisierten Bewegungen und selbstverwalteten Initiativen versteht, beteiligt. Social Waste ist auch eine selbstverwaltete, nicht hierarchisch organisierte Band. Non-hierarchical. And we've been involved with, for example, the water movement, the movement against the privatization. Wir waren zum Beispiel aktiv in der Wasserbewegung, also der Bewegung gegen die Privatisierung der Wasserversorgung in Griechenland. Wir sind mehrmals aufgetreten und haben Vorträge gehalten. Oft versuchen wir vor unseren Auftritten inhaltliche Vorträge zu halten. Da einige von uns mit der Zapatista-Bewegung zu tun haben, haben wir auch dazu schon Vorträge gehalten. We were involved with the occupation of the squares in 2011. And the racist. Wir waren bei den Platzbesetzungen 2011 beteiligt und natürlich in der Antifa. Wir haben jetzt auch ein Video veröffentlicht, das wir in der besetzten Viomé-Fabrik in Thessaloniki gedreht haben. Das findet ihr auf unserer Website, auf Facebook oder unserem YouTube-Channel. Self-managed factory of Viomé in Athens, which also can Thessaloniki, I'm sorry, which also can be found on our website and Facebook group. And our YouTube actually channel as well. So we are involved with basically most of the social struggles that. Also sind wir in den meisten aktuellen Kämpfen in Griechenland beteiligt. Und das waren wir auch schon immer. Zurzeit ist es besonders die Antifa nach der Ermordung von Pavlos Fissas. Struggle especially after the assassination of Pavlos. Vielleicht könnt ihr uns ein Update geben, was zurzeit in Griechenland los ist. Ihr habt die neoliberale Politik erwähnt, die jetzt mehr und mehr umgesetzt wird, das Problem mit den Faschisten, die Armut und die Arbeitslosigkeit. Also manchmal ist es nicht so leicht, sich hier ein klares Bild davon zu machen, was bei euch tatsächlich los ist. Was sind denn die aktuellen Probleme in Griechenland? All kinds of issues. Since 2010, what's going on in Greece is something that hasn't happened in Europe ever since the end of the war. Es gibt ganz viele Probleme. Was wir seit 2010 in Griechenland erleben, gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Es ist eine Rezession, die es in diesem Ausmaß seit damals nicht mehr gegeben hat. 60% Die Arbeitslosenrate liegt bei 30%, die Jugendarbeitslosigkeit bei 60%. Die Selbstmordrate ist in den vergangenen 4 Jahren um 40% gestiegen. Das Durchschnittseinkommen ist um 30-40% gesunken. The Neonazi Party, Golden Dawn, so that's also a challenge. Weiterhin haben wir den Aufstieg der Neonazi-Partei Golden Dawn. Das ist eine weitere Herausforderung für die Linke, neben den ganzen sozioökonomischen Problemen. Auch gibt es die fortwährende Debatte, ob sozialer Wandel von unten durch Bewegungen oder von oben durch das Angreifen von Staatsmacht erfolgen soll. All das geht vor sich und wir versuchen auch Einfluss zu üben oder uns einzubringen mit unseren Texten. Is now going on in Greece, and we also try through our lyrics to have a say or to influence if we can. Mm-hmm. Du hast die Selbstverwaltung erwähnt und die Bewegungen, die entweder Richtung Staatsmacht oder Selbstverwaltung streben. Ist das denn so? Gibt es da zwei klare Richtungen von mehr an Autonomie orientierten und mehr an der Ergreifung von Staatsmacht orientierten Bewegungen? Könntest du das beschreiben? Wie würdest du sagen, sind denn die Kräfteverhältnisse zwischen diesen beiden Lagern? Bis zum Ende der Platzbesetzungen im September 2011 oder eigentlich sogar bis zu den Wahlen 2012 gab es eine stärkere Tendenz hin zur autonomen Organisation. Towards a more autonomous kind of organization in Greece, there was a discredited political system. Denn das politische System war diskreditiert, ebenso die Partei als politisches Instrument, welches nicht mehr respektiert wurde, da es als korrupt, hierarchisch und unter der Kontrolle ökonomischer Eliten stehend gesehen wurde. Although this this movement was dissolved and was translated in different several different movements. Aber nachdem sich die Platzbesetzungen auflösten, spaltete sich auch die Bewegung in viele kleinere Gruppierungen. Einige davon sind nach wie vor an Autonomie und nicht hierarchischer Organisation orientiert. Aber in der Politik herrscht sonst mittlerweile der Parlamentarismus vor, mit der linken Syriza-Partei als dem hauptsächlichen Kanal. Kind of way to social change with a left-wing political party, Syriza, being the main channel of, of this kind of tendency. So... Weiterhin gibt es jene, die sich für einen Mittelweg aussprechen, etwas, das duale Macht genannt wird. Also sowohl an einer Regierung beteiligt zu sein, wie auch gleichzeitig in den Bewegungen zu sein. Aber meiner Meinung nach funktioniert das nicht und hat noch nie funktioniert. Wenn du möchtest, kannst du gerne deine Ansicht zu dem Thema Zivilgesellschaft und Staatsmacht. Meiner Meinung nach ist die Regierung ein Instrument, die die Autorität hat und die Staatsapparate kontrolliert. Sie setzt von oben, hierarchisch, die Entscheidungen nach unten hindurch. Egal, ob unten die Bewegungen sind, die die Regierung an die Macht gebracht haben. Aber das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht sehen die anderen es auch so. So, but that's, I don't know, personal opinion. Maybe the others agree as well. I don't know. We agree. Vielleicht noch zu den kulturellen Aspekten in den Bewegungen. Gibt es eine Menge Künstlerinnen, die wie ihr aktiv sind und sich kulturschaffend beteiligen? There are a lot of artists that participate to. Es gibt eine Menge Künstlerinnen, die an den Festivals teilnehmen, zum Beispiel Antifa-Festivals und so weiter. Participate all this with the lyrics, okay? A lot of them, they agree with. Aber wie ich vorhin schon meinte, gibt es nicht viele, die sich über ihre Texte beteiligen. Viele stimmen unseren Ansichten, die wir auch hier ausgedrückt haben, zu, aber sie schreiben keine entsprechenden Songs. So as I said before, the artists that are 100% in my opinion. They help 100% all these movements, etc. are not many. Wie würdet ihr denn eure Motivation beschreiben? Geht es euch darum, Leute zu mobilisieren, die noch nicht aktiv oder politisiert sind, oder wollt ihr eher Leute mobilisieren, die schon aktiv sind? I think that if you try to ich denke, wenn du Leute beeinflussen willst, die schon politisiert sind, dann ist das Zeitverschwendung und macht keinen Sinn. Wir wollen die Leute erreichen, die noch nicht politisiert sind. Wir wollen unsere Musik als Instrument, sagen wir als Waffe, für die Schaffung von politischem Bewusstsein einsetzen. For political consciousness. Ihr habt Pavlos Fissas erwähnt. Pavlos war ein antifaschistischer Rapper, er wurde von einem Mitglied von Golden Dawn ermordet. Er war bekannt unter anderem für seine lautstarke und offene Kritik an Golden Dawn. Hat sein tragischer Tod Einfluss auf die griechische Gesellschaft gehabt? Auf die Art und Weise, wie Golden Dawn gesehen wird und auf die Leute, die sie kritisieren? Vor dem Mord an Pavlos Fissas gab es einige Attentate auf Migrantinnen durch Golden Dawn. Niemand redete darüber, auch nicht die Medien. Aber nach dem Mord an Pavlos wurde das Thema plötzlich wichtiger und wichtiger, denn er war Grieche und die Regierung hatte nun beschlossen, gegen Golden Dawn vorzugehen. Then this subject became bigger and bigger. I don't know if the Greeks in general. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich die Einstellung in der Bevölkerung gegenüber Golden Dawn wirklich geändert hat. Durch den Tod von Pavlos denken sie sicherlich mehr über Golden Dawn nach, aber ich bin nicht optimistisch. I'm not optimist about the right influence. Yeah, because also in the latest elections we had actually a rise of. Ja, denn in den letzten Wahlen gab es auch mehr Stimmen für Golden Dawn. Es gab einen Anstieg von 7% auf 10%, allerdings bei einer insgesamt geringeren Wahlbeteiligung. Aber es ist ja nicht eine Frage der Wahlen, sondern eine des politischen Bewusstseins. Und da bin ich auch nicht optimistisch. Die Lage ist sehr schlecht. Eine letzte Frage. Ihr seid gerade auf Tour durch den deutschsprachigen Raum. Vielleicht möchtet ihr eure Motivation dafür mitteilen. Also vielleicht wolltet ihr noch etwas Neues sehen, aber vielleicht habt ihr auch eine weitergehende Agenda. To begin with, we were invited by comrades from Leipzig mainly. Wir wurden eingeladen von Leuten aus Leipzig, die in den dortigen anarchistischen Räumen aktiv sind. So our motivation was double. First to Unsere Motivation war eine doppelte. Einerseits wollten wir uns vernetzen mit den deutschen Bewegungen und anarchistischen Räumen und andererseits wollten wir berichten, was gerade in Griechenland los ist. Die Sichtweise vermitteln, die nicht unbedingt bei der deutschsprachigen Öffentlichkeit ankommt. Wir waren jetzt in 4 Städten, Bielefeld, Göttingen, Leipzig und Berlin. Bremen steht morgen an. Wir hoffen, unsere Ziele erreicht zu haben. Gibt es noch etwas, das ihr hinzufügen wollt? Ja, ihr findet unsere Songs auf socialwaste.org. Sie sind umsonst und werden auch immer frei zugänglich bleiben. Wir haben unsere Texte auch ins Englische übersetzt. Es gibt also Untertitel für alle Songs. You can find news from our website and our page in Facebook. Neuigkeiten über uns könnt ihr auf der Webseite oder unserem Facebook finden. Movement in Greece start communicate each other through social media. Ach ja, Facebook war wichtig für die Kommunikation zwischen den Bewegungen seit 2008, da wir über die sozialen Medien Infos sammeln und verbreiten können, die nicht in den griechischen Medien auftauchten. Gather information for the movement to the movement through filtered social media. No, I don't have anything else to add. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen, nur dass wir froh sind über das Interesse, das uns gezeigt wird und über den Support der Leute hier. Danke daher für die Einladung und das Interview. The show. And thanks for inviting us and for this interview as well. Thanks for the interview. Thanks.